1. ICH fast für mich den Entschluss, juch nicht ernüt in einer bedruckenden Stimmung zu besuchen, eine weitere schmerzhafte Begegnung zu vermeiden. 2. Denn wenn ICH juch durch mein Anwesenheit traurig make, wer bleibt dann noch übrig, mich zu erfreuen, außer denjenigen, die ICH selbst betrübt habe. 3. In ICH habe juch dies Angelegenheit schriftlich mitgeteilt. Damit ICH bei meiner Ankunft nicht von den Menschen enttäuscht wird, die mir eigentlich Freude bereiten sollten, da ICH darauf vertraue, dass mein Freude auch die ihr ist. 4. Meinen Brief werfest ICH unter großer innerer Bedrängnis und mit Weilentranen, nicht juch zu kränken, sondern juch die tief meiner besonderen Liebe zu beweisen. 5. Falls jemand kummer verursacht hat, so betrifft dies nicht nur mich persönlich, sondern in gewissem Maß die gesamte Gemeinde, wobei ICH das Ausmaß nicht übertreiben mochte. 6. Die Zurechtweisung, die dies Person durch die Mehrheit der Gemeinde erfahren hat, ist nun als ausreichend zu betrachten. 7. Stattdessen solltet im Jetzt Vergeben und in Mutigen, damit nicht von allzu großer Verzweiflung überwältigt wird. 8. Daher appelliere ICH in juch, im gegenüber wieder lieb wollten zu lassen und in wieder vollständig in your Gemeinschaft zu integrieren. 9. Mein Schreiben diente auch dazu, your beständig keet zu prüfen und festzustellen, aber in allen Belangen beritside, den Anweisungen zu folgen. 10. Wem vergebt, dem vergeb ICH ebenfalls, was ICH meinerseits versehen habe, gesche im Juratwillen und in der Gegenwart von Christus. 11. Auf dies Weise verhindern wir, dass der Satan uns überlistet, da uns sein Hinterhaltigen Absichten und Strategien durchaus bekannt sind. 12. Als ICH nach Troas kam, das Evangelium von Christus zu verkünden, boten sich mir zwar durch den Herrn hervorragend Möglichkeiten für mein Arbeit. 13. Denn fand ICH keine neue Ruhe, weil ICH meinen Bruder Titus dort nicht antraf, weshalb ICH me von den dortigen Geschwistern verabschiedet und nach Makedonien weiterreist. 14. Gott sei jedoch gedankt, der uns in Christus stet sam sieg fert und durch uns die Erkenntnis über in wie einen angenehmen daften allen Orten verbreitet. 15. Wir sind namlich für Gott wie ein Wohlriechens Opfer Christi, das so wohl unter den Geritäten als auch unter denen, die verloren gehen, Wortnamen Word. 16. Für die einen ist es ein Gerich, der zum Tod führt, für die anderen jedoch ein Duft, der Leben schenkt, wer aber ist eine solchen während Wörtungswahlen aufgewachsen? 17. Wir verhalten sich nicht wie viel ander, die mit dem Wort Gottes geschafft machen, sondern wir reden in Christus mit Aufrichtigkeit und im Bewusstsein unserer Verantwortung vor Gott.